Statistisch haben viele Hartz-IV-Empfänger einen Migrationshintergrund. Statistisch sind aber auch besonders viele Hartz-IV-Empfänger Kinder, was ekelhaft und traurig ist. Uns über Arbeitslosigkeit allerdings erst einmal nichts sagt. Arbeitslose bilden keine Einheit. Eine solche entsteht sowieso meistens erst dann, wenn Menschen einen gemeinsamen Feind haben, wenn es jemanden gibt, der den Frieden der Gruppe stört. Die Arbeitslosen haben keinen Frieden, der sich stören ließe. Alles, was sie teilen, sind die Symptome der Deprivation, Not, Ohnmacht. Sie haben das Jobcenter, das sie versorgt und überwacht. Sie haben Wohnungen, die für 2 Personen nicht mehr als 60 Quadratmeter haben und für 5 Personen nicht mehr als 680 Euro Kaltmiete kosten dürfen. Und fast allen Menschen, denen sie im Alltag begegnen, dienen sie als Projektionsfläche für Abstiegsängste. Gegen welchen Feind sollten sie sich sinnvoll verbünden? Die Welt an sich?